Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2. Fleißig, sparsam, genau. Ist so wirklich der oder die typische Deutsche? Was macht ihn oder sie aus? Ist gar nicht so einfach zu beantworten, die Frage, was ist typisch deutsch? Am besten geht man dafür weit in die Geschichte Deutschlands zurück. Was ist deutsch? Pünktlich, gewissenhaft, termintreu, sehr verlässlich, bürokratisch. Unheimliche Vielfalt der Landschaft, vom Meer bis zu den Alpen, Freiheit. Vielleicht auch die Musik. Dass ich Deutsch spreche. Borisch. Beethoven. Deutsch ist das, was meine Heimat ist, meine Geschichte, meine Sprache, die ich sehr gern habe. Deutsch ist das, was im Zentrum von Europa ist und deshalb von allen beeinflusst wird und alle beeinflusst. Ja, ich bin ja auch deutsch. Was bin ich denn? Es ist ein deutsches Phänomen. Sie finden keine Bibliothek von Essays und Büchern, What is English oder Qu'est-ce que c'est le français? Das gibt's nicht. Der Engländer weiß irgendwie, was Englisch ist und der Franzose weiß, was Französisch ist. Der Deutsche weiß es bis heute nicht. Der Literaturwissenschaftler Professor Dieter Borchmeier hat ein Buch zum Thema verfasst. Was ist Deutsch? Die Suche einer Nation nach sich selbst. Das Werk umfasst mehr als 1000 Seiten. Und das allein macht schon deutlich, auf einfache Weise lässt sich die Frage nicht beantworten. Oder, wie Thomas Mann es sagte, der Begriff Deutsch ist ein Abgrund, bodenlos. Ursprünglich bezeichnete der Begriff Deutsch eine bestimmte Sprache, die, wie es in einem alten lateinischen Text heißt, Theodisca Lingua. Das Wort kommt her vom altdeutschen Wort für Volk, Feoda. Und Deutsch ist also das zum Volk Gehörende im sprachlichen Sinne, nicht? Weil man eben sich abgrenzte von den romanischen Sprachen und weil man sich abgrenzte auch vom Latein, das Volkssprachliche. Volkssprachlich, das heißt eigentlich Deutsch. Deutsch sprechen deutsche Leute in deutschem Lande. Und das war eben nicht identisch mit einer staatlichen Formation. Während zum Beispiel Englisch, das kommt von den Angeln, und Französisch kommt von den Franken, Italienisch kommt von den Italern, immer von Stämmen abgeleitet. Aber das Deutsche ist eben gewissermaßen überstämmisch und vor allen Dingen übernational. Das gehörte immer zur Bestimmung des Deutschen hinzu. Alle, für die diese Sprache in einer ihrer zahlreichen Varianten Muttersprache war, waren also Deutsche. Ob das nun Hamburger waren oder Südtiroler, Siebenbürger Sachsen oder Bewohner des kleinen Fürstentums Berchtesgaden. Ihre Heimat allerdings war nicht Deutschland, denn das existierte gar nicht, sondern das Fürstentum, die Stadt, das Ländchen, in dem oder der sie geboren und aufgewachsen waren. Wenn Schiller beispielsweise von seinem Vaterland spricht, meinte er natürlich immer Schwaben, nicht? Und nicht Deutschland. Deutschland war kein Vaterland. Sondern ein vielfarbiger Flickenteppich mit zahlreichen Löchern. In Meißen deutsche Sprach gar gut. In Franken manches edle Blut. Elsässer schelten, fluchen und schwören. Die Schwaben überflüssig zehren. So heißt es in einem Gedicht aus dem 15. Jahrhundert. Man amüsiert sich über die unterschiedlichen Eigenheiten der deutschen Lande und versucht sich anhand von Stereotypen jeweils zurechtzufinden. Schon bald aber wird man sich aneinander reiben. Die Auseinandersetzungen um den wahren Glauben spalten im Lauf des 16. Jahrhunderts die deutschsprachigen Länder. Während das eine Lager nach wie vor zum Katholizismus steht und sich nach Rom ausrichtet, beruft sich das andere auf die Lehre des deutschen Reformators Martin Luther. Hier stehe ich. Ich kann nicht anders. Gott helfe mir. Luther war ein von seinem tiefen christlichen Glauben getriebener Widerständler. Doch mit seinem Kurfürsten, der ihn nach Möglichkeit unterstützte, wollte er es sich keinesfalls verderben. So ließ er die Macht der weltlichen Obrigkeit unangetastet. Ja, er verschaffte ihr sogar noch einen enormen Zuwachs. indem er verfügte, dass das jeweilige Landesoberhaupt gleichzeitig auch Oberhaupt der Kirche war. Damit legte der Mann aus Eisenach, diese riesenhafte Inkarnation des deutschen Wesens, wie ihn Thomas Mann einmal nannte, weltliche und geistliche Macht in dieselben Hände. Sprich, wer ein guter Christ sein wollte, hatte gleichzeitig auch ein guter Untertan zu sein. Auch sonst hatte der Glaubensstreit weitreichende Folgen für die deutschen Länder, denn sie brachten sich damit im internationalen Vergleich mehr und mehr ins Abseits. Deutsche Nachbarländer mit unterschiedlicher christlicher Ausrichtung schotteten sich voneinander ab. Untertanen, die am falschen Glauben festhielten, mussten auswandern. In der Folge fielen viele Fürstentümer in jene Schlafmützigkeit und Provinzialität, die man im Ausland belustigt als typisch deutsch betrachtete. Während England, die Niederlande oder Spanien ihr goldenes Zeitalter erlebten, waren in deutschen Landen höchstens noch in den freien Reichsstädten Ansätze für eine aufblühende deutsche Kultur zu finden. Und auch diese gingen im Dreißigjährigen Krieg zugrunde. In der deutschen Oberschicht orientierte man sich währenddessen am Ausland. Bei Hofe sprach man Italienisch oder Französisch. Ich, deutscher Michel, verstehe schier Nichel in meinem Vaterland. Es ist ein Schand. Was ist denn für Sie typisch deutsch? Bei mir ist es schwer zu sagen. Ich liebe das mediterrane Leben und eben dieses Laissez-faire und dieses so gehen lassen. Vielleicht fehlt das ein bisschen den Deutschen. Was für mich typisch deutsch ist? Schwierig, ich glaube so Korrektheit, organisiert sein, alles immer planen, genau. Aber es sind natürlich Klischees und es gibt natürlich auch immer Ausnahmen, aber das würde ich mir jetzt darunter vorstellen, ja. Meckern, besser wissen, dass erstmal alles negativ gesehen wird und das auch austrompetet und immer drüber nachdenkt. Erst Mitte des 18. Jahrhunderts wurde es unter den deutschen Intellektuellen langsam modern, sich der eigenen Kultur zuzuwenden. Nur, was war es denn eigentlich, das typisch Deutsche? So ganz genau ließ es sich nicht fassen, doch in jedem Falle hatte es etwas mit Innerlichkeit zu tun, mit Gefühl, Sensibilität und mit Weltgeist. Der Nationalhass findet sich am stärksten auf den untersten Stufen der Natur, schrieb Johann Wolfgang von Goethe. Und Heinrich Heine dichtete in seinem satirischen Versepos Deutschland ein Wintermärchen. Franzosen und Russen gehört das Land, das Meer gehört den Briten. Wir aber besitzen im Luftreich des Traums die Herrschaft unbestritten. Hier üben wir die Hegemonie. Hier sind wir unzerstückelt. Die anderen Völker haben sich auf platter Erde entwickelt. Und Ludwig Börne, wie Heine jüdischer Abstammung, setzte noch eins drauf. Der Engländer ist Engländer, der Franzose ist Franzose, der Spanier ist Spanier. Der Deutsche allein ist Mensch. Warum haben denn die jüdischen Bildungsbürger dieses Deutschland so geliebt? Das haben sie nicht mit Frankreich, das haben sie nicht mit England. Nein, das Deutsche, das haben sie geliebt. Denn es war das Land der Musiker, der Dichter und Denker. Und es war ein Land, das noch im Ungefähren lag. Und das, so zumindest schien es, weit mehr als andere europäische Länder Heimat sein konnte für alle, die bereit waren, sich in den Prozess des nationalen Zusammenwachsens einzufügen. Es liegt natürlich daran, dass die großen europäischen Nationen schon sehr früh eine feste Identität entwickelt hatten, weil sie eben auch feste Nationalstaaten waren. Das war Deutschland ja überhaupt nicht. Erst seit 1871 gibt es überhaupt ein politisch verfasstes Deutschland. Und daher wusste man nie so genau, was nun eigentlich deutsch ist und hat danach gerungen. Und der erste, der unter diesem Titel einen Essay geschrieben hat, ist meines Wissens Wagner gewesen. Und Wagner verweist eben auch auf dieses Phänomen, dass die Deutschen eben keine wirkliche staatliche, nationale Selbstbestimmung hatten. Wenn sie ihre Identität suchten, dann fanden sie sie eben in der Kultur und gerade nicht im staatlichen Bereich. Hier erhielt seinen bestimmten Ausdruck, was deutsch sei, nämlich die Sache, die man treibt um ihrer selbst und der Freude an ihr Willen treiben. Besonders beispielhaft sah Wagner diese geistige Haltung durch Goethe und Schiller vertreten. Sie hatten Weltliteratur verfasst und das ausgerechnet im kleinen, verschlafenen Weimar? Typisch deutsch. Es war einerseits der Regionalismus, andererseits aber das Weltbürgerliche. Und Richard Wagner hat mal gesagt, die deutsche Kultur ist eigentlich nur im Winkel aufgewachsen, nicht? Und das war nicht nur Weimar. Die deutsche Musik, und das ist natürlich ja die Success Story, die Erfolgsgeschichte der deutschen Musik, die bis heute ja anhält. Es ist Bach, Mozart, Beethoven, an die denkt man zuerst. Aber das Merkwürdige ist, die Komponisten sind dann in die Welt hinausgegangen. Nicht? Händel nach England, Gluck nach Paris, Meyerbeer, der ja auch eigentlich deutschen Ursprungs ist, ging nach Paris. Und die deutsche Musik wurde dann eben international. Oder Haydns großer Ruhm setzte erst ein, als er nach England eingeladen wurde. Nicht? Und das ist sehr merkwürdig. Gerade die deutsche Musik ist unerhört international gewesen. Das ist schon paradigmatisch für die deutsche Kultur, für diese Verbindung des provinziellen Ursprungs und der Weltausrichtung. Einerseits diese regionale Identität, andererseits die europäische kosmopolitische Identität über die Nation hinweg. Deutsche Autos, deutsche Qualität, besonders die Maschinen bauen, also die sind spitze. Gerade was die Technik betrifft, BMW, die sind solche Namen halt, was aus Deutschland stammt, das ist die eine deutsche Kennzeichen halt. Deutsche Wertarbeit, made in Germany. Wer heute nach dem typisch Deutschen fragt, hört wenig von Goethe, Schiller oder Beethoven, dafür aber viel von Automarken, Bier und Oktoberfest. In Großbritannien ist es leider so, dass die Leute haben eine Obsession mit Dritten Reich und Adolf Hitler. Adolf Hitler. Der Name ist weltweit zur Personifizierung des Bösen geworden und immer wieder auch zum Synonym für typisch Deutsch. Als 1945 im Ausland die ersten Berichte über deutsche Konzentrationslager bekannt wurden, wirkten sie auf die Betrachter umso entsetzlicher, als sich in der Durchführung der Massenmorde so vieles von dem wiederfinden ließ, was als typisch deutsch galt. Die Gründlichkeit und Akribie, mit der die Listen erstellt, die Abtransporte, die Tötungen durchgeführt wurden. Der vertrauensvolle Gehorsam, mit dem die jüdischen Deutschen der schriftlichen Aufforderung gefolgt waren, sich an den Sammelstellen einzufinden. Die Sicherheit, mit der sich die Täter auf die Befehle ihrer Vorgesetzten beriefen. Und auch der bildungsbürgerliche Hintergrund vieler nationalsozialistischer Führer. Reinhard Heydrich, der so exzellent Geige spielte. Heinrich Himmler, der Sohn eines Gymnasiallehrers, Josef Goebbels, der Einser-Abiturient und Stipendiat einer katholischen Stiftung. Sie alle waren aufgewachsen mit den deutschen Klassikern, mit Musik von Mozart, in jener Kultur, die man an den Deutschen immer so bewundert hatte. Ja, sogar auf die schiefe Bahn waren sie auf typisch deutsche Art geraten, nämlich in einer bestimmten Form der Überheblichkeit und des schwärmerischen Gehorsams, in dieser seltsamen Trunkenheit von sich selbst, die sich, so Dieter Borchmeier, im Deutschen immer wieder findet, im Bösen wie im Guten. Dieser deutsche Hochmut, der lässt sich auch durch die ganze Geschichte verfolgen. Und gerade die Kosmopoliten, wir Deutschen, wir denken eben kosmopolitisch, wir denken nicht so national beschränkt wie die anderen Leute, nicht? Die erheben sich zum Ideal der Menschheit. Und das führt natürlich zur Überheblichkeit. Und diese Überheblichkeit ist ein deutsches Kernübel und man spürt es bis heute. Und weil sie denken, wir wissen es eben besser, nicht? Das steckt bis heute in den Deutschen drin. Die Woge von Betrunkenheit, die heute vor 10 Jahren durchs Land ging, hat eine Schar Verkaterter hinterlassen, die kein anderes Mittel gegen ihren Katzenjammer kennen, als sich noch einmal zu betrinken. Sie haben nichts gelernt. So schrieb Kurt Tucholsky 1924 über den Ersten Weltkrieg. Nach dem Zweiten Weltkrieg aber wurde gelernt. Ob Kalter Krieg oder Wettrüsten, Friedens- und Umweltbewegung oder Mauerfall, Deutschland gab sich bescheiden im Chor der Nationen und beschränkte sich auf jene Stärken, die ihm im Jahr 1949 der Schriftsteller Thomas Mann attestiert hatte, als er aus dem Exil in den USA zum ersten Mal in seine alte Heimat zurückkehrte, fragte ihn ein Reporter schüchtern, ob er nicht etwas Trost habe für die Bewohner dieses am Boden liegenden Landes. Ich kann nur erwidern, dass ich bei meiner Deutschlandfahrt durch die Städte Frankfurt, Stuttgart, München den Eindruck einer ungeheuren Arbeitsenergie gehabt habe, eines ungeheuren Willens zum Wiederaufbau und eines ungeheuren Lebenswillens, der dem deutschen Volk von jeher eigentümlich war und der es nicht verlassen hat und verlassen wird. Ich spreche da im Augenblick nur vom Materiellen, aber ich zweifle nicht, dass sich dieser Lebenswille auch im Geistigen äußern wird und dass Deutschland der Welt noch vieles Schöne und Gute auf kulturellem Gebiet zu bieten haben wird. Noch Adorno hat einen Essay geschrieben, Was ist Deutsch? Und sagte, ja, er ist gerade deshalb aus Amerika zurückgekommen, weil er den Eindruck hat, dass in Deutschland der Bereich der Kultur und des Geistes immer noch eine autonome Sphäre ist, die nicht kapitalisierbar und instrumentalisierbar ist, nicht? Und wenn jetzt heute die AfD kommt und glaubt zu wissen, was deutsch ist, nicht? Und betont, ja, wir sind jetzt diejenigen, die das wahre Deutsche wiederbeleben und aufrechterhalten, die wissen gar nicht was. Die wissen am allerwenigsten, was deutsch ist, weil sie nämlich immer so ein Abgrenzungsdenken damit verbinden. Das Deutsche in seiner klassischen Definition aber, sagt Dieter Borchmeier, hatte immer eine übernationale, weltbürgerliche Komponente. Typisch deutsch ist, ich denke, dass man hier geboren ist, aufgewachsen ist und die Abstammung spielt eine große Rolle. Verstehen Sie, man sagt, also meistens, die ich kenne, die ist, von denen ich erfahren habe, dass die vierte, fünfte Generation schon halt, also das finde ich halt deutsch, aber inzwischen, also fast 70-80%, die ich kenne, die Abstammung ist ganz woanders hier. Es ist sehr schwierig zu erklären, was deutsch ist. Es ist sehr schwierig. Dann kam natürlich die andere Seite, der Nationalismus. Nicht? Es waren zwei Gegenbewegungen, das nationalistische Deutschtum und dieses kosmopolitische Deutschtum. Das waren zwei Formen des Deutschseins. Und die heutige Rechte, die hat diese Seite ganz vergessen und steht eigentlich nur noch in der Tradition des nationalistischen Deutschtums. Fast genau 50 Jahre hat es nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs gedauert, bis zum ersten Mal wieder in ganz Deutschland voller Begeisterung deutsche Flaggen gehisst wurden. 1 und 2 und 3 und 4 und 50, 74, 90, 2006, ja, so stimmen wir alle ein. Mit dem Herz in der Hand und der Leidenschaft im Bein werden wir Weltmeister sein. Die Sportfreunde Stiller mit der inoffiziellen deutschen Hymne der Fußball-WM von 2006, die in Deutschland ausgetragen wird. Das Wetter ist schön, die Laune noch besser. Das Ganze ist, da sind sich alle Berichterstatter einig, rundum ein Sommermärchen. Es ist Zeit, dass sich was dreht, singt Herbert Grönemeyer im offiziellen WM-Song. Und tatsächlich scheinen plötzlich alle Schatten verflogen zu sein, die seit Kriegsende auf dem nationalen Selbstbewusstsein lagen. Deutschland feiert sich und die Welt. Und jedes zweite Auto zeigt mit einem schwarz-rot-goldenen Fähnchen im wahrsten Sinne des Wortes Flagge. Endlich muss man sich nicht mehr schämen, Deutscher zu sein. So gehen die Gauchos, die Gauchos, die gehen so. 2014 dann, nach dem Sieg der deutschen Fußballmannschaft bei der WM in Brasilien, ist man schon wieder ein ganzes Stück weiter. Bei der gigantischen Anschlussfeier am Brandenburger Tor in Berlin führt die deutsche Mannschaft ein Tänzchen auf, bei der sie sich über die argentinischen Gegner im Endspiel lustig macht. So gehen die Gauchos, gröhlen die Sieger und schleichen mit gebeugtem Rücken und weichen Knien nach vorne, um sich dann hoch aufzurichten und in die Luft zu springen. Und so gehen die Deutschen. Und 2018 dann? Meine Güte, das ist wirklich kaum zu glauben. Und jetzt ist das Spiel aus und der Weltmeister fährt nach Hause. Mit hängenden Köpfen schreiten sie vom Platz. Die deutsche Mannschaft verliert ihr letztes Gruppenspiel gegen Korea und wird morgen den Flieger nach Deutschland besteigen. Wir haben nicht die höchste Spielkultur, sind nicht gerade filigran. Doch wir haben Träume und Visionen und in der Hinterhand einen Masterplan. Für unseren langen Weg aus der Krise und aus der Depression lautet die Devise: Nichts wie rauf auf den Fußballthron. Mal ganz oben, mal ganz unten. Es ist bis heute nicht leicht für die Deutschen, in nationalen Fragen den richtigen Ton zu finden. Noch nicht einmal beim Fußball. Jede Zeit muss neu nach Antworten suchen. Und das ist dann wohl genau das, was das Deutsche ausmacht. Die kürzeste Antwort auf die Frage, was ist Deutsch, ist die Frage selbst. Das war ein weiterer Radio-Wissen-Podcast aus der Philosophie. Carola Zinner ging der Frage nach, was denn typisch deutsch ist. Regie führte Eva Demmelhuber. In der Technik war Markus Huber. Es sprachen Beate Himmelstoß, Andreas Neumann und Christian Baumann. Redaktion Bernhard Kastner.